La ra ri ra ra la ra ra ri ra ra la ra ri ra ra la ra ra ri ra ra la ra ri ra ra.